WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, ihr Lieben. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir bitten, die kleine Verspätung zu entschuldigen. Aber jetzt sind wir da. Ja, normalerweise weiß ich ja nicht, wer anruft und wer in der Leitung ist. Jetzt, bei meinem ersten Anrufer allerdings, weiß ich das und ich freue mich sehr, dass er da ist. Ich begrüße ganz herzlich den Dschungelkönig 2004, Costa Cordalis. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Jürgen. Costa. Liebe Grüße aus Mallorca. Das wollte ich gerade fragen. Wo erreichen wir dich? In Mallorca. Auf Mallorca. In Mallorca. Ja, genau. Da machst du gerade Urlaub oder lebst du da? Nein, ich lebe hier und ich bin gerade zur Zeit bei einem sehr guten Freund von mir. Ja. Der war neulich auch bei dir zu Gast. Das ist mein Freund Heinz Sein-Wittgenstein. Ah, das ist der steinreiche Fürst, der hier mal angerufen hat. Genau. Bei dem bist du zu Gast. Der hat ja so einen. Bei dem bin ich zu Gast und von hier aus rufe ich dich an. Das ist schön. Ja, heute Abend hat die neue Staffel begonnen vom Dschungelcamp. Mhm. Hast du sie verfolgt? Sicherlich. Ich meine, ich werde als Experte sehr oft gefragt. Das ist ganz klar. Ich war ja der allererste Dschungelkönig. Ja. Und mittlerweile hat sich sehr, sehr, sehr viel verändert. Wie fandst du heute die Sendung? Die Sendung, die fand ich interessant, vor allen Dingen dieses Neue, die zwei Camps. Ich erwarte sehr viel interessante Sachen, wo die Kandidaten gegeneinander kämpfen haben. Mhm. Und das kann schöne Reibungen entstehen dadurch. Wie ist dein erster Eindruck von den Mitwirkenden? Kandidaten. Der erste Eindruck ist gut. Natürlich, man braucht ein paar Tage Zeit, um dass die Esslosigkeit, dass auch die Angst, die Depressionen und diese ganzen Dinge, die ganzen Komponenten, dass man der Mensch sich geprägt wird. Und dann ist er nach 3 Tagen ohne Essen, ist er fertig. Deswegen kann man dann den nackten Menschen sehen. Ja, du bist ja nun auch seit Jahrzehnten Medienprofi und TV-Profi. Ja. Wie lange dauert das, bis man so fast vergisst, dass da Kameras sind? Ich glaube, nach 1-2 Tagen vergisst du das. Weil du hast so viele Aufgaben zu tun den ganzen Tag. Mhm. Man sieht ja sehr wenig, was man tut im Fernsehen. Viele sagen, oh Gott, ich habe so viel getan und trotzdem bin ich als Erster rausgeflogen. Mhm. Ja, du musst interessante Sachen machen. Dann bist du natürlich ganz weit vorne. Das ist klar. Hast du das damals so, bist du mit dem Bewusstsein da auch reingegangen, mit dem Vorhaben? Absolut nicht, lieber Jürgen. Ich bin da rein als sportliche Gedanken erstmal. Mhm. Ich fand mich konditionell topfit und ich liebte Australien, ich liebte die Aborigines, ich liebte den Wald, die Gesänge der Vögel und diese wunderschönen Flüsse und alles, was da alles so rumläuft. Aber ich liebte nicht den Krach und den Zwist der Menschen und die Querellen, was da entstehen kann. Ja, deshalb das wusste ich gar nicht, dass sowas passiert. Ja. Aber das haben die Menschen dir dann ja auch gut geschrieben und sie haben dich gewählt. Das waren große Sympathie, Bekundung deinerseits. Man liest, dass das gar kein richtiger Urwald ist, sondern dass das ein Areal ist, das extra hergerichtet wurde für die Show. Beschreib uns doch mal, wie man das da empfindet, wenn man da mitmacht. Ja, sehr gerne. Es ist tatsächlich der Regenwald, das heißt ein immense Areal. Das haben die Engländer gemietet oder gekauft. Und da haben sie diese ganze Brücken gebaut. Da sind über 300 Rangers da drin, wie in einer Kaserne. Und die kümmern sich um jeden Schritt, was da passiert. Du hast 24 Stunden Beobachtung und das ist sehr, sehr schwer. Allein von Deutschland sind 300 Leute, die da arbeiten. Ja. Bei Mischpulten, bei Sounds, bei Kameras. Über 2000 Kameras sind in diesem Wald verteilt. Da werden ja auch andere Shows werden da ja auch gemacht von anderen Ländern. Ja, natürlich. Wir sind nicht die Einzigen. Mhm. Die Engländer praktizieren diese zwei Camps schon seit mehreren Jahren. Genau. Ja. Was war für dich damals, Costa, das Härteste in der Show? Ja gut, das Härteste, ich war der Allererste, der den Vertrag unterschrieben hat bei RTL. Mich hat das gereizt. Ich wollte wissen, was ich drauf habe. Und das ist der einzige Grund, dass ich jedem raten werde, jeder rein im Dschungel. Finde, was du drauf hast. Es ist wirklich ein tolles Experiment für dich. Ich kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, was du alles zu dir nehmen musstest und was du essen musstest. Gab es da etwas besonders Ekelhaftes? Nee. Den Ekel macht der Mensch die Illusion selbst, weil wir sind verwöhnte Wessis hier im westlichen Welt. Mhm. Aber wir vergessen, dass gleichzeitig die Aborigines für sie eine Delikatesse ist, das, was die Kandidaten jetzt essen. Ja, auch. Und du brauchst nur ein bisschen psychologisch zu denken, ein bisschen zu substrahieren, nennt man das in der Psychologie, dass diese schlimme Wertigkeit von den Kakerlaken und so, denkt ihr, dass das ein schöner Kuchen oder das, was du gerne isst? Also heute, bildet ihr das ein? Heute muss, das klappt das. Ja, heute musste das Mädel ja auch, oder die Mädels mussten, sollten, die einen hat es getan, ja lebende Kakerlaken essen. Ja, das ist ja schon krass. Das könnte ich nicht. Es ist schon krass für einen, der das noch nicht kennt. Hast du damals auch lebende Tiere gegessen? Nein, ich habe nur das gegessen, was ich wollte, weil ich die Prüfungen selbst ausgesucht habe, was ich gemacht habe. Die anderen, die waren so fertig mit den Nerven. Das war das erste Mal. Das war ja das Interessante dabei. Wir wussten von nichts. Ja, ja. Wir hatten keine Ahnung. Ja, ja. Jetzt bereiten sich die Leute vor. Und die wirken vielleicht ganz gut, aber verlieren dabei die Spannung. Das Publikum ist das Beste, wenn sie nichts wissen. Deswegen hatten wir auch die meisten Zuschauer damals gehabt. Wir hatten jeden Tag über 12 Millionen Leute gehabt. Mhm. Zweimal, über 52% Sehbeteiligung. Das ist ein Ding, des Jahrhunderts. Unglaublich ist das. Unglaublich. Damals war, wenn ich mich recht erinnere, Kübelbock dabei, genau, Böck dabei, Kübelbock war dabei, Semmelrogge war dabei, Carlo Trenhardt, so zum Beispiel, genau, Werner Böhm, Beil, Manuela Ahrens, die Schauspielerin, ja. Werner Böhm, Wen fandst du von denen damals am nervigsten? Am nervigsten war natürlich mit Abstand war der Daniel Kübelbock, ist ganz klar. Ja. Das war ein Jugendlicher, der vom DSDS kommt und ich meine, der war keine bekannte Persönlichkeit im Showbusiness. Mhm. Und er hat versucht natürlich mit aller Gewalt und Krach sich durchzusetzen. Und wie kann man sich durchsetzen, wenn man ganz schlimme, unter die Gürtellinie Sachen bringt? So diese Fäkaliensprache, wie man sie heute nennt. Ja. Ja. Ich frage mich immer, wenn ich die Sendung sehe, das sind ja nur kleine Ausschnitte, die man dann von euch präsentiert oder von euch präsentiert hat oder von den Kandidaten präsentiert. Ja. Was passiert da sonst hinter den Kulissen, was man hier gar nicht mitkriegt oder mitkriegen darf? Das ist richtig. Jeder Teilnehmer wird an die Wand geschrieben, jeder hat die Taten, die er macht, wird beschrieben, alles, minutiös beschrieben. Und du weißt schon von vornherein, wer gewinnt an diesem Tag? Ach. Also, wie? Jeder muss was tun den ganzen Tag. Du bist 24 Stunden on the road. Also RTL schreibt vor, was man tun soll und wie man sich verhalten soll? Natürlich. Klar, du kannst nicht aus dem Hut machen, was du willst. Mhm. Du kriegst Befehle. Alle 5 Minuten kommen, macht er das oder macht das. Oder der ist zuständig für das Feuer. Und das für das Feuer. Damit man sich das vorstellt, da ist irgendwo dann ein Lautsprecher und da gibt es Anweisungen, mach dieses, mach jenes. Genau, so ist das, lieber Jürgen. Ja. Aber man weiß doch nicht vorher, wer die Prüfungen gewinnt. Das ist doch nicht, oder ist das? Nein, natürlich nicht. Aber es sind zwei Psychologen und anhand deines Verhaltens werden schon über den Daumen schon geschätzt. Der könnte das gewinnen. Guck mal, das machen die heute immer noch. Mhm. Ist gang und gäbe. Ich werde immer gefragt, Costa, wen meinst du, dass heute Abend gewinnt? Ja, ich kann das doch nicht sofort sagen. Mhm. Ich kann sagen, der Menderes, also diese sogenannte als Trottel reingegangen und trotzdem steht er sein Mann und er ist ein feiner Kerl. Oder dieses Model, die Nathalie, die man normalerweise als schwache Person stellt, weil sie zu hübsch ist. Und die finde ich auch sehr stark. Die anderen Jungs, jetzt der Jürgen Milski oder der Boxer da, der Fußballer, finde ich auch ganz gut. Wer hat dich denn heute schon eher negativ provoziert. Negativ provoziert, okay. Und dass du mich aus der Ruhe bringst, da brauchst du auch viel. Na, also ich kann dir sagen, also mir war schon sehr unsympathisch die Frau Fürst. Das muss ich sagen. Und ich glaube, da wird es auch noch... Die fand ich auch. Die fing schon von vornherein zu schimpfen. Wenn du mit mir das aufnimmst, dann kannst du was erleben und so weiter. Genau. Dabei waren alle so friedlich und alle toll. Ja. Ne, anstatt, dass man sieht, was braucht dieser Mensch? Ich schenke ihm Liebe, ich tue das, was er will. Mhm. Bei mir zum Beispiel waren sehr schwierige Probleme. Der Hahn von Wasser war sehr schwierig für die Frauen. Die konnten das gar nicht aufdrehen. Ich war sofort auf der Stelle. Mhm. Von morgens bis abends habe ich nur geholfen. Wie sieht das? Bitte? Ja, bitte. Und das sehen natürlich die Psychologen und das sehen die ganze RTL-Leute. Mhm. Deswegen wusste sie von vornherein, die ersten Tagen, der Costa macht das. Und die anderen haben alle Respekt vor mir gehabt. Ja, ganz von vornherein. Weil ich hatte überhaupt gar keine Angst. Ich hatte keine Angst, dass giftige Spinnen über mein Gesicht laufen oder Schlangen in der Hand zu nehmen. Oder zig andere Dinge, die ich da gemacht habe. Wie nah ist denn der Kontakt zu den Moderatoren? Bei dir damals war es noch Dirk. Dirk und Sonja. Dirk, ja. Das bedauere ich sehr, ja. Natürlich, wir alle. Und ja. Das ist, immer denkt man an ihn, wenn die Show beginnt. Wie nah ist der Kontakt zu den Moderatoren? Natürlich, als Showbusiness-Mensch, ich habe mit denen zig Fernsehsendungen und. Nein, ich meine während des Aufenthaltes im Dschungel. Während natürlich gar nicht. Definitiv. Wir wussten gar nicht, wir wussten überhaupt nicht, dass wir auf die Schippe genommen werden, auf eine lustige Art und Weise. Mhm. Gar nichts wussten wir. Wir hatten keine Uhren an. Ja. Und die Leute wussten, Punkt 4 Uhr wird der Costa jetzt anfangen zu meditieren. Ganz früh morgens. Ich stelle mir das ja auch absolut irreal vor. Man sitzt da irgendwo in so einem kleinen Wald in Australien. Und fast ganz Deutschland schaut einem zu. Das habt ihr und du hast das ja auch damals gar nicht realisiert. Nein, ich habe es gar nicht gewusst. Ja, genau. Mhm. Es war nicht erlaubt, bis eines Tages mein Sohn schrieb mir einen Brief auf Spanisch. Die Leute spielen verrückt draußen. Die Sendung kommt riesig an und so weiter. Ja, und dann wusste ich, dann habe ich den anderen auch das erzählt. Wir waren alle froh und glücklich, dass es so läuft. Sag mal, Costa, was hat dir dieser Auftritt und diese Prämierung der Krone, was hat dir das gebracht? Mir hat es sehr viel Selbstbefriedigung gebracht. Ich habe meine Gage habe ich für krebskranke Kinder gespendet. Mhm. Und dann natürlich finanziell diese ganze Rummel, was da passierte. Alle Diskotheken waren verkleidet nach Dschungelform und Stefan Raab spielte mein Lieder eine Woche lang in meinem Kostüm. Es gab viele Sendung. Viele Auftritte und viele Klar. Ja, Anfragen. Danach, aber das hast du vorher gar nicht gewusst. Ja, ich verstehe. Ja. Es gibt ja auch immer wieder, ich meine, jetzt gar nicht mehr so sehr, aber früher war das ja noch viel schlimmer, dass es so kritische Medienbeobachter gibt und sagen, das ist gegen die Menschenwürde, was da passiert. Was würdest du diesen Leuten entgegnen? Natürlich ist das gegen die Menschenwürde, aber du machst daraus, was du selbst bestimmst und willst. Ja, und du siehst das ganz anders, mit einem ganz anderen Gesichtspunkt. Ja. Und die Medien wissen gar nicht, wie du selbst denkst dabei. Und es ist so, für mich war die Natur, die Aborigines, das Land viel mehr. Und ich wollte wissen, was habe ich dann drauf? Mhm. Wie bestehe ich überhaupt so eine Schwierigkeit? Mhm. Das war für mich. Außerdem macht es ja jeder freiwillig und insofern ist es ja auch völlig in Ordnung. Jeder weiß, worauf er sich drauf einlässt. Du wusstest das damals noch nicht, aber heute wissen das alle. Weil sie alle jetzt bereiten sich alle vor. Klar. Genau, ganz genau. Ja. So, was ist deine Prognose? Das ist vielleicht noch schwer zu sagen, aber ich frage dich dennoch. Wer wird es? Also, dieser kleine Menderes vielleicht, der Jürgen Nilski, weil der hatte auch Erfahrung in dieser Hinsicht, der war auch Big Brother Gewinner. Mhm. Dann dieses Model, die Natalie. Meinst du? Man weiß ja nicht. Ja. Sie hat das vorgenommen. Sie sagt, sie ist hundertprozentig dabei bei der Sache. Ich glaube ja, dass Brigitte es wieder wird. Wer, der? Die Brigitte. Ah ja, die habe ich ja vergessen. Ja. Ja, da muss ich natürlich was sagen. Die liebe Brigitte ist eine ausgebuchte Dschungel. Frau. Eine Profifrau schon. Sie macht das nicht das erste Mal. Ja, ja, das stimmt. Sie macht das in England, in Amerika, überall, da wo Dschungel geht, macht sie mit. Die hat riesen Erfahrung. Ja, ja. Aber das Problem ist, sie macht immer das Gleiche. Mhm. Sie macht immer dieses typisch amerikanische Juhu, hey, und was wird der Train sein? Und weißt du, dass dieses Euphorische, ohne dass der Kern vom Menschen, ohne authentisch zu sein. Du meinst, dass es das eher ist alles gespielt. Ja, alles du, gespielt. Du meinst, dass es eher eine Show alles. Ja, natürlich. Ja. Sie macht nicht was anderes. Also ich gebe dir auch das Gleiche. Hat sie das letztes Jahr auch gemacht. Ja, ja, ich gebe dir auch recht. Das ist auch nicht gerecht den anderen gegenüber, weil sie in der Tat sehr trainiert ist, sich in solchen Situationen zu verhalten. Und die anderen, für die anderen ist es dann Neuland. Das ist für mich kein echtes Herz dabei, weißt du? Ja. Aber du warst dabei mit echtem Herzen. Das ist sehr schön. Lieber Costa, ich habe mich gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Dankeschön. Und wir schicken hier aus Deutschland schöne Grüße ins Mittelmeer, zu euch rüber. Dankeschön, lieber Jürgen. Und wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Ich hoffe, dass du uns eines Tages hier besuchst. Ich komme sehr gerne vorbei. Okay. Alles Gute. Danke, Jürgen. Tschüss und schönen Gruß an den Fürsten. Ja, mache ich. Tschüss. Eins, schöne Grüße. Sehr gut. Alles klar. Lieber Costa, tschüss, ciao. Tschüss, Jürgen. Tschüss. Ciao. So. Und jetzt geht's weiter mit unserer Sendung, mit der Freien Themennacht, heute am Freitag, 0800 220 50 50 oder mail@wdr.de. Und hier ist Norbert und Norbert ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Norbert. Guten Morgen. Hallo, Norbert. Um was geht's bei dir? Ja, meine Krankheit hat mich komplett aus meinem Beruf geworfen und ja, und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht, ne? Ich habe Angst, dass ich so, ich habe jemanden kennengelernt beim Arzt, der seine Frau und der Vergleich auch rausgeworfen und wurde depressiv. Und was ist das für eine Erkrankung, die du hast? Ich bin LKW-Fahrer normalerweise. Ja. 12-Tonner. Mhm. Ja, und ich habe von meiner Mutterseite aus Epilepsie geerbt. Das heißt, ich hatte Glück gehabt. Ich bin von der Arbeit mit dem LKW noch nach Hause gefahren, hinter das Haus. Mhm. Dann Eingang zur Bank, Geld geholt, wollte einkaufen und dann bin ich im Markt umgekippt. Mhm. Ja, und dann, ja, am nächsten Bild hatte ich dann 4 Notärzte vor mir und ja, und der Arzt hat mich dann für 2 Jahre erstmal kaputt geschrieben. Ne? Da warst du wie alt? Ja, da war ich 50, das war letztes Jahr gewesen. Aber wenn du das geerbt hast, hattest du die Erkrankung doch vorher auch schon die Jahrzehnte. Ja, aber ich habe sie nie so gemerkt, die Anzeichen. Ich habe mal gedacht, das wäre, weil ich bin immer lange gefahren, ziemlich lange. Bin müde nach Hause gekommen. Das heißt, und dann konnte ich auch nicht sofort pennen, dann habe ich nur ein paar Stunden Schlaf und dann wieder morgens um 5:30 raus, dann zur Firma hin und wieder los. Okay, und wieder aber du hattest in den Jahren davor, in den Jahrzehnten davor, keinen schlimmen Anfall? Nein, das war jetzt mein erster. Ah. Mein Gott, was für ein Glück. Wenn du das während der Fahrt bekommen hättest, wäre ja eine Katastrophe unter Umständen passiert. Ja, sicher. Ich habe auch vorher erfahren vom Arzt, der hat einen jungen Mann gehabt, der hat es auch so wie ich nicht gemerkt. Der hat aber während der Fahrt passiert. Der hat auf das Sauende draufgeknallt. Sind auch 2, 3 Leute dabei gestorben. Ja. Naja, also ich wirklich Glück gehabt, dass ich da im Supermarkt umgekippt bin, ne? Ja. So, jetzt hat man dich aus dem Job rausgenommen, deshalb. Ja, richtig. Er musste mich ja kündigen, weil ich ja LKW-Fahrer bin und ich dann mein Nützer, ne? Und jetzt sitze ich zu Hause und was soll ich machen, ne? Großartig Kontakt habe ich ja nicht und hätte ich nicht meine Tiere zu Hause und die mich hier beschäftigen, ich weiß nicht, dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwie langsam in ihrem Rad drehen. Wer ist denn zurzeit denn dein nächster Mensch? Mein nächster Mensch, ja, das ist Ismail Bund leider in Köln. Das ist meine Ex, die ruft hin und wieder mal an und wir treffen uns noch mal, ne? Wie weit ist Köln von dir entfernt? Ja, ich wohne in Essen, Gladbeck. In Essen. Ja, aber nee. Wann hast du dich von deiner Ex getrennt? Ah, schon mehrere Jahre her. Wir waren 17 Jahre zusammen. und haben immer noch Kontakt. Mhm. So, jetzt bist du 50 Jahre alt, hast früher dein ganzes Leben lang LKW gefahren, das geht jetzt nicht mehr und du hängst ab, würdest gerne irgendwie arbeiten, aber du kriegst nichts. Richtig, ich darf nicht fahren, kein Fahrzeug, darf auf keine Leitern, darf auf keine hohen Gerüste. Ich habe von meinem Münzer Verkäufer gelernt, aber tätig war ich nie in dem Beruf. Ne? Mhm. Hast du dich denn mal erkundigt auf dem Arbeitsamt, welche Möglichkeiten es vielleicht gäbe, dich doch irgendwo anders noch einzusetzen? Du könntest ja irgendeinen Schreibtischjob machen oder in einer Spedition auf dem Büro arbeiten oder irgend sowas. Das nicht, aber das Arbeitsamt hat mich erstmal als arbeitssuchend gemeldet und dann bin ich nicht für die zuständig, weil ich jetzt momentan Krankengeld bekomme. Ne? Mhm. Hast du denn nach diesem schlimmen Anfall, von dem du gerade erzählt hast, gab es nochmal einen Anfall? Zum Glück nicht. Ich werde jetzt momentan mit Tabletten eingestellt, ne? Ja. Dass ich dementsprechend dann normal zu Hause bin. Ne? Ja. Das, was du gerade vom Arbeitsamt erzählt hast, das habe ich nicht richtig verstanden. Die stufen dich als arbeitssuchend ein. Genau. Gut. Aber die, was suchst du denn? Nach was suchen die denn für dich? Gar nichts. Ich zähle ja nicht als die, für die als arbeitslos. Mhm. Dazu zähle ich ja nicht als Arbeitssuchender. Mhm. Die haben mich nur aufgeschrieben, dass ich momentan nicht fahren kann, weil ich ja momentan Krankengeld bekomme, ne? So, aber dann müsste ja jetzt irgendwie was anderes in die Wege geleitet werden. Zu was hättest du denn eventuell Lust? Was wäre denn dein Interesse? Ja, ich würde gerne wieder als, ein paar Nachschulungen machen, gerne Verkäufer, ne, wieder machen, was ich mal gelernt habe, ne? Hast du dich denn da darüber im Arbeitsamt mal erkundigt, wie das eventuell möglich wäre? Nee, das habe ich nicht. Das müsstest du dann mal machen. Ja. Denn ich glaube ja nicht, dass du möchtest ja nicht die nächsten 10, 15 Jahre nur zu Hause sitzen. Nee, das nicht. Mir fällt noch schon die Decke auf den Kopf. Ne? Mhm. Ich beschäftige mich schon hier einiges. Mhm. Demnächst wird hier die Wohnung renoviert. Wie sieht das denn aus so mit vielleicht einer neuen Liebe, einer neuen Partnerschaft? Oh, weiß nicht, ich hatte mal eine, die in Gladbeck, die hatte, weil sie keinen Strom hatte, hat sie sie aufgenommen und. Was? Weil die keinen Strom hatte? Ja, richtig, hatte sie kurzfristig aufgenommen, bis sie mal selbst wieder Strom hatte. Dann hat sie natürlich dann, sie hat sie wahrscheinlich ausgenutzt nur, weil dann kurz danach ist alles erkaltet und dann hat sie sich einen anderen gesucht. Und dann, aus Dankbarkeit von ihr, dann hat sie mich auch noch mal Stromschulden hingesetzt. Hast du Kinder? Nein. Nein. Das hätte ja sein können von früher. Aus anderen Beziehungen. Nee. Also Norbert, ich finde, das Erste ist, dass du ausführlich mit dem Arbeitsamt reden musst. Damit das bald irgendwie irgendwas eingefädelt wird. Und darüber hinaus wäre es natürlich auch gut, wenn du ein bisschen unter Leute kämst. Ja, ich gehe ja schon immer hier zum Spazieren, weil ich verkaufe ja selbst gerne Wasserpfeife, da kenne ich einen Laden und da bin ich auch gerne gesehen und, ne? In dem Geschäft, da sitze ich manchmal so 3-4 Stunden. Ach so, verstehe, ja. Dass ich mich da Hauptsache irgendwie beschäftige und damit mit den Leuten mal rede. Ja, klar. Norbert, wir rufen dich nochmal an. Vielleicht haben wir noch eine Idee für dich, dass du ein bisschen, damit das alles ein bisschen lebendiger wieder wird um dich herum. Ich würde es dir sehr wünschen. Danke. Ja, kannst du mir noch eine Autogrammkarte von dir schicken, bevor du dieses Jahr abdankst? Sehr gerne. Dann sagst du der Magdalena, meiner Psychologin, gleich deine Adresse und dann kriegst du sehr gerne eine Karte. Ja, ich danke dir und war schön, dass du Jahre da warst. Und wünsche dir für alles Gute für die Zukunft. Dankeschön, sehr, sehr nett von dir, Norbert. Und jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Und hier ist Momo. Momo ist 31. Guten Morgen, Momo. Moin, Lumian. Hallo, Momo. Hi. Du bist ein Mann. Richtig. Ja. Wundert mich nicht? Nee, ja, bei dem Namen war ich mir nicht ganz sicher. Hätte auch ein Mädel sein können. Ach so, ja. Weswegen rufst du an, Momo? Ja, ich rufe an zu dem Thema jetzt Flüchtlinge. Mhm. Also ich habe da mehrere Theorien, die ich gern loswerden wollte. Darf ich ganz kurz fragen zu deinem Hintergrund? Ist Momo einfach so ein Spitzname oder ist das ein... Ist ein Spitzname, genau. Bist du Deutscher von Hause aus? Nein, bin ich nicht. Woher kommst du? Ich bin Palästinenser. Palästinenser, okay. Wie lange bist du schon in Deutschland? Ich bin schon seit Susanne Geburt hier schon. Ach so, hier geboren. Okay, alles klar. Mhm. So, was sagst du zu all dem, was in den letzten Wochen passiert ist? Ja, also ich habe dann sozusagen meine eigene Theorie. Also ich denke, da ist viel, geplant beziehungsweise gefaked oder irgendwie manipuliert worden. Also vom Thema Flüchtlinge an sich, für mich also sind jetzt momentan die Flüchtlinge, die reingekommen sind, da sind Leute aus Syrien, die von dem Krieg abgehauen sind. Mhm. Was glaubst du denn, was ist, ich frage gleich mal dazwischen, damit wir gleich verstehen, was glaubst du, ist gefaked? Ich denke, die ganzen Schlagzeilen, die momentan so rumgehen, dass da viel durch die Medien manipuliert wird oder einfach nur Angstmacherei. Okay, also, dann bleiben wir mal bei konkreten Beispielen. Wir sitzen hier, der WDR sitzt ja in Köln und da sind ja die schlimmen Dinge passiert in der Silvesternacht. Glaubst du die auch nicht? Also ich denke, das wurde so ein bisschen, die Geschichte wurde, glaube ich, so ein bisschen gewürzt, sagen wir es mal so. Also wie meinst du das? Ich meine es so, also erstens, man hat da irgendwelche, wenn da wirklich Frauen waren, die belästigt wurden, das ist natürlich schlimm. Da sollte natürlich nirgendwo passieren, sowas. Aber man hört direkt von den ganzen Augenzeuginnen, ja, die Leute haben Arabisch gesprochen, das war arabischer Hintergrund, Arabisch, mhm. Arabisch. Frage ich mich jetzt eine deutsche Frau jetzt, sagen wir mal, woher will die wissen, dass diese Sprache, die sie gerade um sich herum hört, Arabisch ist? Warum ist das nicht Spanisch, Portugiesisch, Kurdisch oder Türkisch? Also ich meine, woher kann man diesen Unterschied raushören, dass das wirklich... Ja, ich glaube Spanisch und Italienisch und so, das hört man schon, kann man schon sagen, das kann man schon ganz gut erkennen. Aber was willst du damit sagen? Willst du damit sagen, dass da Fehlinformationen gestreut sind, um eine Stimmung zu machen? Ja, ich denke, das ist wirklich Angstmacherei. Nein, das ist, aber Momo, wirklich, ganz ehrlich. Also ich bin da ja auch sehr kritisch all diesen Sachen gegenüber. Ich habe es ja hautnah mitbekommen. Freunde von mir sind Journalisten hier in Köln. Es war eine ganz, ganz üble Aktion. Und es sind so viele Opfer. Ja, und es waren wirklich in der weitaus überwiegenden Mehrheit waren es arabisch aussehende, sprechende Menschen mit es waren Asylbewerber. Alle Zeugenaussagen bekunden das. Ja, aber jetzt fragt man sich, von wem kommen denn diese Zeugenaussagen? Also sehe ich mir jetzt das von Video Hunderten und von Hunderten und Hunderten von unbeteiligten Menschen und auch von der Polizei und auch von den Videos, die von den Privatleuten mittlerweile nach und nach an die Polizei geschickt werden, die das auch sehen. Also ich konnte bis jetzt kein Video sehen, wo eine Frau angetatscht wurde oder vergewaltigt wurde. Du hast ja auch noch gar nicht alle Videos gesehen. Das kann man nicht in Zweifel ziehen. Ich stimme dir zu, dass man kritisch immer alles beleuchten muss. Aber das ist so handfest und so erschütternd, das ist einfach so. Es ist traurig, dass es so passiert ist, aber es ist so. Also wenn man sich jetzt im Fernsehen so ein paar Sachen anguckt, so im TV, also ganz normale Medien, Nachrichten, dann sieht man jetzt beispielsweise dieser Türsteher, der angeblich diesem Hotel gegenüber gearbeitet hat. So, wenn man auf seine Facebook-Seite sieht, dann steht da drauf, dass der Typ ein Schauspieler ist und der arbeitet für RTL und Co. So, und diese Augenzeugin, diese Jutta, die da auch alles gesehen hat und das ist passiert, auf Facebook, wenn man ihre Seite anguckt, die arbeitet für den WDR-Fernsehen. Nein, also, Momo, du pickst jetzt einzelne Sachen raus, auf die ich jetzt im Detail gar nicht eingehen kann. Es gibt hunderte von Zeugenaussagen. Es gibt mittlerweile 19 Tatverdächtige, die von der Polizei untersucht werden. Alles sind Asylbewerber. Wegen Diebstahl. Also, auch. Und wegen, gesagt, ja, aber du kannst doch nicht die vielen, du kannst doch nicht die vielen, vielen Frauen, denen das da passiert ist, als Lügnerinnen bezeichnen. Ja, also ich habe keine 100 Aussagen gehört. Also das wird ja gesagt in den Medien, dass da Hunderte und das, ja, das sind die Zahlen der Polizei. Und was meinst du, wie streng im Moment die Polizei mit der Wahrheit ist nach dem Desaster? Das die ist Polizei alles von sagen, selber ihren Mist zu kennen, das ist ja klar, weil die wohl zu wenig waren und so. Aber wie gesagt, Domian, das ist auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das zum Thema also Verschwörungstheorie gehört, aber das ist wirklich, man muss sich auch mal ein bisschen weiter ausholen. Aber was soll denn noch passieren, bis du was glaubst? Was heißt, was glaube? Also ich glaube auf jeden Fall, dass da mehrere Diebstähle stattgefunden haben. Weil es gibt Nein, es gab sexuelle Übergriffe, es gab eine Vergewaltigung. Was soll denn noch passieren? Ja, was soll denn noch passieren? Also wie gesagt, Vielleicht hast du gestern unsere Sendung auch gehört. Wir hatten ja gestern ein Mädel sogar, eine Betroffene, die in Hamburg das erlebt hat. Lügen die alle? Ich habe die gestern leider nicht gehört, aber... Hat sie mir da auch gesagt, dass das arabischstämmige sind? Ja, hat sie gesagt. Ja, aber woher weiß sie das, Domian? Weißt du, was ich meine? Woher weiß man, dieser Mensch ist Araber? Also wenn ich selber keiner wäre, dann würde ich nicht den Unterschied wissen. Dann wäre das für mich ein Dunkelhäutiger. Dann würde ich nicht wissen, ist das ein Libanese, ist das ein Palästinenser, ist das ein Ägypter? Es geht ja auch nicht um die genaue Zuordnung. Es geht erstmal um die Zuordnung, dass Menschen fremdländisch oder sehr fremdländisch oder arabisch aussehen. Richtig, aber man hört wieder irgendwelche bestimmten Länder, man hört Marokkaner, Algerier und Syrier. Also es wird schon wirklich unterschieden, aber woher wissen die Leute das? Ich meine, ich bin Palästinenser. Ja, die genaue Unterscheidung hat die Polizei jetzt getroffen aufgrund der Tatverdächtigen. Ja, die Tatverdächtigen, die wurden festgenommen, weil sie jedes gut dabei hatten. Aber ja, und es sind aber alles Leute aus diesem Hintergrund, aus diesen Ländern. Ich weiß gar nicht, warum du dich da so sträubst. Also nee, das ist ja auch mal dieses Video zum Beispiel, was man jetzt auch im Fernsehen sieht, wo die da Böller aufeinander werfen und Raketen und so. Da ist eine Person ganz deutlich auf dem Video zu sehen, zum Beispiel jetzt, die hat eine kurdische Fahne auf dem Rücken, die sie trägt. So, das wurde überhaupt gar nicht erwähnt, dass es vielleicht Kurden waren. Jetzt mal ein Beispiel. Ich sage nicht, dass es Kurden waren, aber da sieht man eine kurdische Fahne in dem Hintergrund. Auch dieses Video kenne ich nicht. Ich gehe davon aus, dass die Polizei akribisch diese ganzen Videos im Moment analysiert hat. Wir haben zum Beispiel vorgestern wieder einen Fall in Köln gehabt. Da ist ein junger Mann spazieren gegangen am Rhein und er ist von drei, so vermute man, so statt es in den Medien zu lesen, Nordafrikanern überfallen worden. Ausgeraubt worden, ist mit dem Messer am Bein verletzt worden und in die Brust haben sie ihm das Messer reingerammt. Das ist vorgestern auch noch passiert. Echt traurig. Aber ich stimme dir ja wirklich zu, dass man bei all diesen Sachen 10-mal hingucken muss, ob es stimmt. Aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo man dann akzeptieren muss, ja, es stimmt leider. Also ich sag dir ganz ehrlich, mir geht's auch, also mal eigentlich, worum ich jetzt angerufen habe, war jetzt die Allgemeinheit, war jetzt nicht genau auf Silvester bezogen, aber die Allgemeinheit. So, es wird hier irgendwie durch die Medien versucht, den Leuten Angst vor, ich will jetzt nicht sagen Ausländer, sondern speziell Flüchtlinge oder Moslems, allgemein Moslems an sich. So, ja, das ist jetzt immer das große Gegenargument, aber es wird ja immer unterstrichen, dass niemand und dass man nicht die Menschen unter Generalverdacht stellen soll. Und das tut ja auch keiner. Es ist eine kleine Gruppe von Ganoven, die dabei sind. Die sind einfach dabei. Schwarze Schafe gibt's ja überall. Das stimmt. Und dass die natürlich jetzt etwas vermehrt auftauchen aufgrund der Zahl, die jetzt hier sind, das ist doch klar. Das sind doch viele Menschen kommen eben aus Ländern mit antisemitischer gesellschaftlicher Stimmung, mit homophober gesellschaftlicher Stimmung, mit frauenfeindlicher gesellschaftlicher Stimmung. Das dauert halt eine Weile, ehe die Leute dann sich eben auch unserem Land und unseren Gepflogenheiten angepasst haben. Damit muss man halt umgehen. Aber auch die Flüchtlinge an sich, die Kriegsflüchtlinge, die kommen, die sind traumatisiert. Also ich denke nicht, dass die hier hinkommen und direkt hier um auf die Frauen. Nein, natürlich nicht die Masse, aber es gab viele, die sich unter dem Vorwand Syrier, okay, ich bin Syrier, einfach hier reingeschmuggelt haben. Das ist klar. Ne? Ich hatte aus den Balkanländern, aus Algerien, also aus Marokko, Die kamen ja von mehreren Ländern, sagen wir mal. War jetzt nicht alle Syrer, leider. Eigentlich. Momo, eigentlich müsste dich und viele, die meisten, fast die große Mehrheit, sind ja anständige Leute. Die müssten doch, ihr müsstet euch doch total ärgern, dass diese Minderheit euren Ruf schädigt. Ja, das sowieso. Das ist ja sowieso klar. Mich ärgert es, dass das allgemein auf den Islam immer sozusagen reduziert wird. Ja. Ist ja egal, was jetzt momentan passiert. Überall heißt das, es wurde Allahu Akbar gerufen oder es wurde ein syrischer Pass gefunden oder sind diese Islamisten. Ja, aber es muss, wenn dieser Ruf wirklich ausgesprochen wurde, muss er auch genannt werden dürfen. Das sind Kriminelle, die es in jeder Religion gibt, eben auch im Islam. Aber es muss doch auch gesagt werden. Dadurch beschmutzt man doch den ganzen Islam nicht, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Ja, das kommt aber im Endeffekt so an den Endverbraucher an, der es im Fernsehen dann hört. Der hört dann überall, okay, hier und da, da wird Allahu Akbar. Ja, das ist sehr traurig. Also ich verstehe deine Sorge. Und wenn ich Moslem wäre, würde mich das auch ärgern. Und ich würde auch denken, mein Gott, die werfen so einen Schatten auf uns. Genau wie in Paris auch. Also ich bin ja, wie gesagt, selber Moslem und bei uns hier diese, zum Beispiel, wir dürfen andere Menschen gar nicht schaden. Wir dürfen auch andere Frauen gar nicht angrapschen. Mhm. Das sind alles Sachen, man sagt immer, der Islam, man muss sich erstmal mit dem Islam verfassen, dann muss man erstmal wissen, dürfen die das überhaupt? Sagt der Islam das zu dem? Sagt der Koran, die sollen natürlich nicht, natürlich nicht. Momo. Das ist nicht der Islam. Weißt du, was ich meine? Ich weiß exakt, was du meinst und ich freue mich, dass du angerufen hast und deine Meinung gesagt hast. Ja, und sehr gerne. Und wir hoffen, dass sich die Wogen allmählich wieder glätten und dass es zu einem wirklich friedlichen Zusammenleben kommen wird. Ja, ich hoffe auch. Wie gesagt, ich lebe hier, ich bin total glücklich hier und ich bin kein Terrorist. Ja, davon bin ich jetzt auch ausgegangen. Lieber Momo, viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1.40 Uhr. Schnell zwischendurch mal der Hinweis auf unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heißt unser Thema käufliche Liebe. Ich möchte nächste Woche sehr gerne mit Huren sprechen und mit Strichern sprechen und mit Leuten, die zu Huren und Strichern gehen. Warum geht ihr dorthin und was denkt ihr grundsätzlich über Sex für Geld? Hat euch käufliche Liebe schon mal in größere Schwierigkeiten gebracht? Ist eine Beziehung vielleicht dadurch zerbrochen? Oder habt ihr euch durch käufliche Liebe vielleicht sogar eine Krankheit zugezogen? Ihr könnt euch gerne melden, wie immer, per Mail domian@wdr.de oder, dann natürlich nächste Woche auch vor der Sendung und während der Sendung anrufen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, käufliche Liebe. Es geht weiter mit Anne. Anne ist 31. Guten Morgen, Anne. Hallo Domian. Hallo Anne. Ich freue mich, dass ich mit dir sprechen kann. Ich freue mich, dass du da bist. Super cool. Also bei mir geht es darum, dass mein Partner und ich versucht haben, ein Kind zu kriegen. Mhm. Seit 14 Monaten. Und ich daraufhin, dass ich nicht schwanger wurde, habe eine Bauchspiegelung machen lassen. Und dabei wurde festgestellt, dass ich eine angeborene Anomalie der Gebärmutter habe. Mhm. Und konnte man nur mit einer Bauchspiegelung feststellen? Ja, also in meinem Fall war das so, dass das Organ quasi komplett angelegt ist, sage ich mal. Also ich habe alles, zwei Eileiter und zwei Eierstöcke, aber meine Gebärmutter hat nur ein Horn, nennt man das. Also eigentlich hat eine Gebärmutter zwei Hörner, sage ich mal. Und mein einer Eileiter ist nicht an meine Gebärmutter quasi angeschlossen. Also ich habe quasi nur einen funktionierenden Eileiter. Ich war gerade so irritiert durch die Bauchspiegelung. Ich dachte, dass man sowas vielleicht auch dass der Frauenarzt das mit einem Ultraschall hätte feststellen können. Aber nein, so ging es nicht. Es ist nicht aufgefallen und es ist dann halt eben in der Bauchspiegelung festgestellt worden. Und also habe ich im Leben nicht, ich wusste nicht, obwohl ich Krankenschwester bin, nicht mal, dass es sowas überhaupt gibt. Ja. Und es ist auch, also diese Anomalie, es gibt verschiedene und die ich habe, ist super selten. Mhm. Leider. Aber das heißt jetzt definitiv, dass du keine Kinder bekommen kannst. Nein, also das heißt, dass ich rein theoretisch kann ich damit ein Kind kriegen. Mhm. Rein theoretisch, aber es ist natürlich dadurch, dass ich schon nur einen Eileiter habe, der funktioniert. Mhm. Es ist schwieriger, schwanger zu werden, was mhm. ja, ne, also mhm. das ja bisher auch war. Mhm. Und es ist so, dass man eine, dadurch, dass meine Gebärmutter insgesamt auch etwas kleiner auf jeden Fall ist als normal, mhm. man hat insgesamt ein erhöhtes Fehlgeburtsrisiko und halt aber auch ein sehr hohes Frühgeburtsrisiko. Also alles schwierig. Schwierig. Schwierig ja. und riskant. Ja. Was hat, welche Konsequenz hat jetzt dieses neue Wissen für dich und für eure Beziehung? Ja, also er, also es ist jetzt, wir wissen es jetzt auch erst seit knapp 3 Wochen. Und es, also es, eigentlich ist es immer noch, ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben. Also das ist, ich weiß, es gibt viel Schlimmeres auf der Welt, was man haben kann. Mhm. Ne? Das ist gar keine Frage. Aber ich, also im Moment kann, es ist für mich im Moment eigentlich das Schlimmste, was mir passieren mhm. konnte, quasi. Also nicht das Allerschlimmste, aber es ist schon, also schon, ich kann es eigentlich gar nicht fassen. Ist schon ein richtiger Schock, das kann man es so sagen. Es ist schon ein richtiger Schock. Wie hat denn dein Partner darauf reagiert? Ja, also der ist, der war auch, glaube ich, schon auch geschockt und der ist aber vor allen Dingen traurig, dass ich traurig bin. Mhm. So, und der ist aber auch nur, also man hat uns schon trotzdem von ärztlicher Seite Hoffnung gemacht, dass wir ein Kind haben werden irgendwann. Ich wollte gerade sagen, so ganz hoffnungslos ist es ja nicht, was du beschrieben hast. Es ist riskant, nein. Es ist schwierig. Es ist im Grunde ist es ganz schlimm, weil es ist 50%. Mhm. Genau 50%. Mhm. Es ist einfach, es kann genauso gut sein, ja, und es kann aber genauso gut sein, nein. Mhm. Was ich gerade nicht richtig verstanden habe, wenn es denn zu einer Schwangerschaft kommen könnte, kommt, ja. Besteht denn die Gefahr, dass das Kind auch eine Behinderung vielleicht bekommt? Hat? Also generell erstmal, wenn das Kind an sich gesund ist, sage ich mal, was man ja vorher nie weiß, ja keiner vorher, ist halt eben einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es zu früh auf die Welt kommt, sehr hoch. Und dann ist aber natürlich die Frage, wie früh? Und mhm. das kann halt eben auch keiner einem sagen. Mhm. Das weiß man. Also es weiß aber natürlich niemand, der schwanger wird. Mhm. Aber mein Risiko ist halt höher. Ja, aber per se ist es nicht, das Risiko nicht höher, dass das mit einer Behinderung zu rechnen ist. Die anderen Risiken, so wie du sie gerade beschrieben hast, die sind höher. Also wenn, dann höchstens natürlich durch die Frühgeburt. Durch die Frühgeburt, da könnte es dann das nach sich ziehen. Komplikationen quasi kommen. Jetzt ist das noch recht frisch, diese Informationen, die du bekommen hast. Aber ich frage dich dennoch, willst du es trotzdem versuchen? Willst du das Risiko eingehen? Wollt ihr das Risiko eingehen? Also von ärztlicher Seite ist es auf jeden Fall so, dass die sagen, ja, versuchen Sie es. Und also ich glaube, es gibt ja so gewisse Entscheidungen, glaube ich, die fällt nicht der Kopf, sondern das Herz. Mhm. Ne? Und mein Herz oder auch, ne, also auch mein Mann, ich glaube eigentlich, ohne dass wir sehr groß darüber nachgedacht haben, wussten wir, glaube ich, sofort, dass wir es wahrscheinlich höchstwahrscheinlich trotzdem versuchen mhm. würden. So, weil einfach, wenn ich es nie mhm. versuche, werde ich mein Leben lang nicht wissen, ob es vielleicht doch hätte sein können. Und es gibt einfach Frauen, die gesunde Kinder damit bekommen haben, die gibt es. Vor allen Dingen, nachdem du das jetzt weißt, kann man ja vielleicht eine Schwangerschaft auch noch akribischer beobachten und begleiten. Ja, das auf jeden Fall. Das mhm. wird definitiv so sein. Aber es wird halt auch, also ich, das auch allein in dem Wissen, dass ich, wenn ich schwanger werde, irgendwann, was wahrscheinlich so sein wird, dass ich in so einer unfassbaren Angst mhm. die ganze Zeit werde leben müssen mhm. in dieser Zeit. Das weiß ich gar nicht, wie ich das überstehen soll. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist halt das, worüber wir gerade gesprochen haben, mit einzukalkulieren, dass man vielleicht ein behindertes Kind zur Welt bringt. Und Schuld auf sich lässt. Und eine, genau, sich eine ethische Frage stellt und vielleicht ja. dann von Schuld spricht, ja. Mhm. Ja. All das sind ganz schwierige Dinge, die man, die du mit dir klären musst, die du mit deinem Partner klären musst. Ja. Aber du hast gerade etwas sehr Richtiges gesagt. Bei solchen großen Entscheidungen entscheidet meistens das Herz und nicht der Kopf. Ja. Obwohl man den Kopf schon einschalten sollte dafür. Weil es geht um so viel. Also mein Kopf ist auch sehr an, immer sowieso, von Haus aus. Aber jetzt natürlich, also ich suche so dermaßen nach Antworten und die Antworten, die ich haben möchte, die gibt es einfach nicht. Die wird dir auch keiner geben können. Die wird mir keiner geben können, nee. Ja. Aber interessant finde ich ja, dass dir die entsprechenden Ärzte, die dich da betreut haben, auf jeden Fall nicht davon abraten, dass du schwanger wirst. Ja, wobei ich halt auch immer denke, ich meine, ich bin Krankenschwester ich weiß, wie Ärzte auch ticken, und jetzt gar nicht im negativen Sinne, aber die sehen natürlich nicht, was das für ein Leben bedeuten kann, eventuell. Ne? Das ist nicht deren Aufgabe. Das, wie meinst du das, was das für ein Leben bedeuten kann, wenn man... Ja, also natürlich, die sind nicht dafür da, ein ethisch, sag ich mal, davon abzuraten oder zuzuraten. Mhm. So, ne? Mhm. Die sagen, es gibt die Wahrscheinlichkeit, wenn sie ein Kind haben wollen, dann sagen, versuchen sie es. Ja, genau. So. Mhm. Ne? Und... was das alles nach sich zieht, das kann einem halt keiner sagen. Ja. Das heißt, dein Partner hat sich auch nicht wirklich klar geäußert bisher. Also doch, er möchte wir haben eigentlich beide immer gesagt, wir möchten ein leibliches Kind haben. Mhm. Und ich glaube einfach dadurch, ich habe Kinderkrankenschwester gelernt, ich weiß schon, ich will nicht sagen, er ist naiv, aber ich weiß mehr, was auf uns zukommen könnte. Das glaube ich, ja. Und bin ich da noch, also ich habe einfach viel, weil ich bin halt auch eine Frau, ich habe viel mehr, ich bedenke viel mehr, worauf ich einfach keine Antworten kriege. Und er sagt halt, ja, wir werden es dann sehen, wenn es soweit ist. Was eigentlich auch prinzipiell was prinzipiell sehr gut ist, aber dieses heißt auch, dass du eigentlich so ganz eng betrachtet alleine bist mit der Frage. Na, also er sagt natürlich letztendlich ist es mal in letzten Ende meine Entscheidung, weil es ist, ne, ich muss letztendlich in erster Linie da auch durchgehen, sage ich mal, körperlich gesehen. Aber also ich bin schon sehr froh, dass ich ihn habe und ich kann das schon sehr gut mit ihm alles besprechen. Und das Schwierige in dieser Situation ist ja, wir reden dann ja nie nur über dich und deinen Partner, sondern wir reden über einen neuen Menschen. Ja, ja. Und man trägt eine ungeheure Verantwortung. Ja. So zu entscheiden, dieser Mensch darf ins Leben treten und welche Risiken damit verbunden sind. Ja. So ist es. Und das muss man sich natürlich auch so klar machen. Das muss man sich klar machen, definitiv. Wahrscheinlich brauchst du sowieso jetzt noch ein bisschen Zeit, um den Schock, den du anfänglich ja so auch benannt hast, erstmal zu verkraften. Ich gehe mal davon aus, dass ihr im Moment noch verhütet oder nicht? Nee. Also haben wir ja schon... Das heißt, rein theoretisch könntest du jetzt, wenn es denn passieren sollte, könntest du jetzt schon wieder schwanger werden? Also ich rein theoretisch könnte ich in Zukunft rein theoretisch schwanger werden, ja. Aber es ist ja bisher nicht passiert. Also dass es so jetzt ohne weitere ärztliche Hilfe klappt, sagen wir, ist wohl möglich, ist aber sehr unwahrscheinlich. Klar könntest du, das war gar nicht gut ausgedrückt von mir, denn es ist ja nichts in dem Sinne passiert, was eine Schwangerschaft zunächst einmal unterbricht. Also kannst du schwanger werden, wenn es denn sein soll? Also rein theoretisch kann ich schwanger werden. Ja. Liebe Anne, du weißt, dass ich da auch nichts wirklich Ratendes zu sagen kann. Ja, das weiß ich. Das weißt du. Das habe ich auch nicht erwartet. Man kann sich darüber unterhalten. Ja. Man kann darauf hinweisen, welche Risiken, welche Verantwortung man hat und so weiter. Aber die große Entscheidung werdet ihr treffen. Das stimmt, ja. Und der Grund, warum ich eigentlich auch anrufe unter anderem, ist, dass ich eventuell gerne, weil es halt sehr selten ist, auch gerne dein Publikum quasi fragen würde, ob es jemanden gibt, der zuhört, der das Gleiche hat. Gibt es dazu dafür einen Fachausdruck? Ja, der Fachausdruck ist Uterus unicornis, eine einhörnige Gebärmutter. So, das ist so ungewöhnlich, dass wir gerne dann hier danach suchen, wenn sich jemand angesprochen fühlt, wenn jemand das hat. Meldet euch sehr gerne bei mir, bei uns hier und wir reichen das dann weiter. Das kann ich dir anbieten, Anna. Das wäre super. Also das biete ich an, auf jeden Fall. Und ich wünsche dir und deinem Partner viel Kraft für die richtige Entscheidung. Vielen Dank, Domian. Und viel, viel Glück. Ich wollte dir noch sagen, ich war am 6. in Essen auf dem Event. Mhm. Und es war super toll. Das freut mich sehr. Vielen Dank dafür und du wirst mir sehr fehlen in Zukunft. Vielen, vielen Dank, Anne. Nur das Beste für dich. Für dich auch. Danke. Tschüss, Anne. Ciao. Tschüss. Und wen haben wir hier? Hier haben wir die Ulrike, die ist 29. Guten Morgen, Ulrike. Hallo, guten Morgen. Hallo, Ulrike. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich nicht wirklich mit der Trennung von meinem Ex-Freund klarkomme. Wie lange seid ihr jetzt getrennt? 7 Monate. Und wer hat sich von wem getrennt? Naja, das war so aus der Situation heraus. Also, ja, wir wollten uns ein neues Leben in einer anderen Stadt aufbauen. Ich hatte eine Arbeitsstelle mir gesucht, hatte auch eine gefunden. Mhm. Er hat beruflich halt dort sehr viel zu tun gehabt, also war es naheliegend, dass ich halt dahin ziehe. Mhm. Wir hatten vorher schon so einige Schwierigkeiten gehabt, aber das haben wir alles immer wieder hinbekommen, weil man sich halt geliebt hat, ne? Ja, und er kam dann halt eines Tages an, aus heiterem Himmel. Ich habe nichts vorher bemerkt oder irgendwie was mitbekommen, kam er an, dass er sich das eben nicht vorstellen kann und hat mich praktisch so ein bisschen wie im Regen stehen lassen. Nach wie vielen Jahren? 6. 6 Jahre? Oh, ja. Das ist eine lange Zeit. Ja. Ja, aber hat er es denn nicht weiter begründet dann? Warum? Seine Begründung war, er kann sich das mit uns in der Stadt halt nicht vorstellen. Warum und weshalb hat er oder konnte er mir nicht sagen. Aber das hat mit der Stadt doch nichts zu tun. Ich weiß es nicht, worum es liegt. Vielleicht war er arbeitet halt sehr viel, er ist selbstständig. Mhm. Er weiß halt eben nicht, wann Schluss ist. Wie auch immer, vielleicht war er überfordert gewesen mit der ganzen Situation. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hast du denn gemerkt, dass vorher irgendwie auch schon... Nein. Nein, gar nichts. Nein, für gar dich, nicht. Für dich war es ganz normal. Man ist Sonntag aufgestanden, man hat normal gefrühstückt, hat sich gefreut, hat sich über WhatsApp von mir ein paar lustige Bilder hin und her geschickt, wie das halt so ist, ne? Mhm. Montag früh auf Arbeit losgefahren. Mhm. Er wollte Mittwoch kommen, es ging aber nicht, weil halt auf Arbeit was schiefgegangen ist. Er ist am Donnerstag gekommen zu einer ganz unüblichen Zeit und ja, fing da an mit Heulen und Weinen und ich natürlich dann auch, weil ich bin aus allen Wolken gefallen. Ja. Hat er denn, ist in der Satz gefallen, ich liebe dich nicht mehr? Nein. Hast du ihn gefragt, liebst du mich? Er hat gesagt, du weißt, dass ich dich sehr lieb habe. Naja, gut, lieb. Ich habe ihn halt gefragt, warum er das mir antut, warum und weshalb. Ne? Gibt es eine neue Frau? Gesagt hat er nein damals und so muss ich das ja erstmal glauben. Ich habe da auch nicht weiter mir drüber nachgeforscht oder wie auch immer. Wie sieht denn der Kontakt jetzt aus? Gar keinen. Du weißt überhaupt nicht, wie es ihm geht und wie er lebt? Nein. Das Problem ist einfach, wenn man Streit gehabt hat, aus irgendwelchen Gründen, oder wenn man sich schon länger nicht mehr versteht, dann weiß man, okay, die Beendung der Beziehung hat den und den Grund. Mhm. Aber bei mir war es ja von einer Minute auf der andere, wenn du so nimmst. Ich habe ihm noch gesagt, und du hast jetzt eine Woche Zeit, um mit deinem Kopf oder mit deinen Gedanken klar zu werden. Mhm. Ich habe ihn dann praktisch rausgeschmissen, weil ich konnte ihn einfach nicht sehen. Ich war so wütend, ich habe geheult, ich wollte auch nicht, dass er mich weiter so sieht. Mhm. Habe ihm 2 Tage später geschrieben, er soll nach Hause kommen, damit wir nochmal reden können. Und es kam an dem Tag nichts mehr von ihm. Und das war's. Und das war's bis heute? Bis heute. Das ist hart. Nach 6 Jahren. Und ich komme damit einfach nicht zurecht, weil ich extremes Heimweh dahin habe. Ich glaube, so hart es ist, es würde dir gut tun, wenn er dir schreiben würde, ich habe eine neue Frau und ich liebe dich nicht mehr. Und ich möchte mit dir so nicht schlimm, mehr. Ja, so schlimm, wie es klingt, klar. Dann aber So weißt du ja gar nicht, was da los ist. Nee. Aber es klingt nicht gut, sage ich. Es klingt wirklich nicht gut. Es ist halt schwierig. Mhm. Ich funktioniere im Prinzip nur noch. Mhm. Ja, nicht. Warst du denn mal versucht, ihn anzurufen nochmal? Ach, ich war alles. Versucht, ihn anzurufen, mal dahin zu fahren, ihn anzuschreiben, wie auch immer. Aber irgendwie steht mir dann so ein bisschen mein Stolz und die Befürchtung, dass da irgendwas vielleicht wäre oder ist. Immerhin hat er hat dich ja versetzt, ne, um das zu besprechen. Ja. Ja. Liebe Ulrike, du hörst im Hintergrund die Musik. Das heißt, die Sendung ist gleich vorbei. Aber wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, da wir ja nicht mit dem Gespräch fertig geworden sind. Okay. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Okay, tschüss Ulrike. In der Technik heute Volker Thake. Jetzt ist Wochenende. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag, auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.